Wissenschaften wie Primatologie und evolutionäre Anthropologie haben in den letzten Jahren ein immer überzeugenderes Bild der menschlichen Natur gezeichnet. Jedoch sind sie, wenn es um die tiefe menschliche Vorgeschichte geht, in der sich diese geformt hat, auf die Archäologie angewiesen. Denn nur die kann Beweise liefern, wie es wirklich gewesen ist. Das bürdet der Archäologie eine hohe Verantwortung auf. Sie muss alles daran setzen, möglichst genau die menschlichen Wurzeln zu rekonstruieren und nicht vorschnell Fantasieprodukten auf den Leim zu gehen. Das ist bisher viel zu oft passiert. Und zwar alles andere als unabsichtlich. Die Geschichte der Schamanin von Bad Dürrenberg im Besonderen, wie des Schamanismus im Allgemeinen, sind Paradebeispiele, wie die menschliche Vergangenheit aus ideologischen Gründen verfälscht und instrumentalisiert wurde. Die Vorgeschichtsforschung war, wie auch die Ethnologie, nur allzu oft an vorderster Front dabei, um die Ungerechtigkeiten der Welt zu zementieren. Es ist diese doppelte Dimension, die den Fall der Schamanin von Bad Dürrenberg einzigartig macht. Wir haben es nicht nur mit einem spektakulären archäologischen Fund zu tun. Es handelt sich zugleich um einen eklatanten Missbrauchsfall. Das zieht sich wie ein zweiter roter Faden durch unser Hörbuch. Immer wieder diente Wissenschaft dazu, Unterdrückung, Ausbeutung und Ausrottung zu legitimieren. Deshalb betreiben wir eine doppelte Archäologie. Mehr als einmal müssen wir bedenklichen Zivilisationsschutt beiseite räumen, um mit der eigentlichen archäologischen Arbeit zu beginnen. Und zum Glück ist dieser Schutt ebenso spannend wie aktuell. Wir können erstmals rekonstruieren, wie das Grab von Bad Dürrenberg als Baustein der pseudowissenschaftlichen Untermauerung der rassistischen Vernichtungspolitik der Nazis herhalten sollte. Zugleich werden wir beobachten, wie der Kolonialismus das westliche Denken vergiftete und welche Leiden russischer Imperialismus in der Vergangenheit verursachte. Nicht zuletzt ergründen wir, warum sich der Westen an Trance und Schamanen berauschte. Neben der prähistorischen Archäologie betreiben wir also eine Archäologie der modernen Welt.